WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, willkommen zu einer neuen Talkwoche. Die beginnt montags mit einer freien Themennacht. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt oder vielleicht wollt ihr auch mit mir streiten über das eine oder andere Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, übrigens bitte nicht zu lang mailen. Das Wichtigste zusammenfassen und immer eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Ich werde nicht müde, das erklären oder sagen zu müssen, weil es immer und immer wieder vorkommt, dass einige Leute das doch vergessen und dann ist es sehr kompliziert. So, gleich geht's los mit Chris und Chris ist 21. Guten Morgen, Chris. Guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen hast du angerufen? Ja, und zwar habe ich ein sehr spezielles Thema, was mich persönlich betrifft. Ja. Das geht so ein bisschen ins Spirituelle, würde ich eher sagen. Und ja, ich überlege gerade, wie ich das am besten formuliere. Also kurz und knapp gesagt, fühle ich mich persönlich innerlich mehr als Wolf, seelisch, körperlich. Mhm. Und seelisch. Seelisch, genau. Mhm. Also man könnte das so bezeichnen, wie als würde ich eine Art Krafttier oder Seelentier besitzen, was so in mir ruht. Mhm. Wie bemerkst du das? Wie ich das bemerke, mhm, jetzt so im Alltag oder? Überhaupt. Man kann fragen, wie bemerkt man, dass man überhaupt glaubt, irgendwie vielleicht ein Tier innerlich zu sein und dann gerade ein Wolf. Beschreib das mal. Ja, also es fing, wo ich schon jünger an, also als Kind fing das schon langsam so an, dass wenn ich in den Zoo gegangen bin oder in den Tierpark, wo jetzt zum Beispiel speziell Wölfe waren, ich davor stand und das Gefühl hatte, ich habe eine sehr starke Verbindung zu diesen Tieren. Könnte ja auch sein, dass das am Anfang einfach eine Faszination war, wie viele von uns bestimmte Tiere faszinierend finden. Im Grunde genommen könnte man es im ersten Moment so nennen, ja. Ja. Also zumindest im Kinderzeitalter, so keine Ahnung, so 12 bis zum 16. Lebensjahr oder so, wo ich noch bei meinen Eltern aktiv gewohnt hatte. Mhm. Wo ich dann mit 18 ausgezogen war, alleine gewohnt habe, bezeichne ich das Ganze mal so als eine Art Erwachen. Das heißt, ich habe irgendwie gespürt, da ist was anders. Ich habe in den Spiegel geschaut und habe auf einmal wie so eine Art Wolfskopf gesehen im Spiegel. Mhm. Also nicht eingebildet, sondern wirklich ernsthaft. Mhm. Ich wende gleich mal immer so die Gegenargumente ein. Wir können das Spiel ja mal so machen, Chris. Ja. Damit will ich das gar nicht zur Seite wischen, sondern ich sage einfach, man könnte jetzt auch kritisch einwenden, ja, du hast dich vielleicht in so etwas hineingesteigert, dass du beim Schauen in den Spiegel tatsächlich einen Wolfskopf gesehen hast, aber das war eine Realität, die nur in deinem Gehirn passiert ist. Da war nicht wirklich ein Wolfskopf im Spiegel. Mhm. Könnte sein, so könnte man argumentieren. Ja, natürlich. Aber erzähl mal weiter. Das Lustige ist nur, dass ich im Grunde genommen da nicht der Einzige bin. Also es gibt durchaus viel mehr Leute, die sich vielleicht auch dahinter ein bisschen verstecken, halt nach außen menschlich, mhm, sind, genauso wie ich auch das bin. Mhm. Weil man kann natürlich nicht in der Öffentlichkeit andere anknurren oder irgendwie, ja, ja, in der Hinsicht. Das geht nicht. Ich hatte ja auch in der Sendung schon einige Leute, die in ähnlicher Weise etwas erzählt haben. Aber vielleicht erzähl du von dir noch ein bisschen weiter, wie es sich sonst noch bemerkbar macht, dass du glaubst, dass du innerlich irgendwie ein Wolf bist. In deinem normalen Alltag. Ja, also im Grunde genommen kommt es wirklich sehr stark aus dem Inneren heraus. Sprich, ich habe so ein so ein instinktives Gefühlsverhalten. Also ich verhalte mich in vielen Sachen etwas anders, habe ich das Gefühl, als viele andere. Was denn zum Beispiel? Also manchmal ist es so, was sehr, sehr komisch ist, dass ich Sachen 10-mal voraussehen kann, also 10 Schritte voraus im Grunde genommen schon geplant habe, obwohl ich gar nicht weiß, was ich davor mache, so komplett instinktiv, was jetzt wahrscheinlich nicht mal so ungewöhnlich klingt, aber es für mich dann sehr, sehr komisch ist irgendwie. Hast du dich denn sehr intensiv mit Wölfen beschäftigt, also zum Beispiel viel darüber gelesen und Filme gesehen? Also im Grunde genommen, eigentlich bevor das passiert ist, eigentlich nicht sehr viel. Aber jetzt? Jetzt, wo das, nachdem ich ausgezogen bin, in eine eigene Wohnung, und wie ich es nenne oder wie viele es nennen, die so etwas hatten, diese Art von Erwachen, habe ich mich natürlich mehr damit auseinandergesetzt. Und ich finde, es ist schon sehr komisch. Also wenn man sich das einbildet, das wäre... Natürlich könnten das jetzt Außenstehende das so bezeichnen, aber für mich ist es halt keine Einbildung. Mhm. Aber wahrscheinlich würde ein Psychiater dir jetzt irgendein Krankheitsbild erklären und dir sagen, das ist eine so ausgerichtete psychische Abnormität oder Erkrankung oder dergleichen. Ja gut, Domian, da gibt es natürlich, also wenn jeder Mensch, sage ich jetzt mal, zu einem Psychologen gehen würde, würde er wahrscheinlich bei jedem Menschen irgendwas feststellen können oder diagnostizieren. Also ich will auch gar nicht sagen, dass das meine Meinung ist. Ich habe nur so gesagt, wahrscheinlich wäre das so. Was hat das denn jetzt für eine Auswirkung auf dein Leben? Lebst du jetzt anders, seitdem du das Gefühl hast oder sogar davon überzeugt bist, dass in dir ein Wolf lebt? Ja, durchaus lebe ich anders. Wie? Also davor hatte ich sehr viele Schwierigkeiten, mich überhaupt auf Leute zuzubewegen. Habe auch einige Probleme im Alltag gehabt. Bin sehr oft depressiv gewesen und hatte auch zwischenzeitliche Erkrankungen im Kindesalter. Und nach einer gewissen Zeit kam das halt zum Vorschein und es hat sich so angefühlt, als würde das Ganze mich stärken, als würde jetzt etwas hervorkommen, was ich die ganze Zeit unterdrückt habe. Aber das ist doch wiederum eine gute Entwicklung. Das ist eine gute Entwicklung, das heißt, genau. Das heißt, da ist gar nichts jetzt, woran du leidest. Ja gut, das Negative wiederum, also das ist ja jetzt das Positive, ist halt, dass ich mich teilweise so jetzt in dem sozialen Umfeld, allgemein von Menschen, vor allen Dingen bei Menschenmassen, also sprich in Großstädten oder wo halt viele Menschen sind, selbst wenn es im Bus oder in der Bahn ist, mich da extrem eingeengt fühle und sehr verunsichert, seitdem das so ist. Ja, nun ist der Wolf ja ein archaisches Tier, das auch sehr brutal vorgeht, wenn es auf zum Beispiel auf der Jagd ist. Merkst du solche Charakterzüge an dir, die da durchschlagen vielleicht? Ja, also wenn jetzt jemand mich sehr stark in die Enge treibt, dann werde ich auch mal sehr, sehr schnell aggressiv. Mhm. Was so einen groben Zug auch zum Wolf dazu zählt. Oder im Grunde genommen bin ich auch jemand, der sich dann sehr schnell zurückzieht, wenn man angegriffen wird. Ich stelle mich dem Problem nicht, was wiederum schlecht im Alltag ist. Weil ich denke mal, ich schiebe das dann lieber weg und renne davor weg, weil es einfacher ist, als mich der Sache zu stellen. Haben Wölfe ja bestimmte Verhaltensweisen. Sie sind im Wald. Sie laufen auf allen Vieren, sie fressen gierig. Machst du so Sachen nach? Also, was ich sehr oft gemacht habe, jetzt wohne ich in einer größeren Stadt, da geht das natürlich nicht so, weil wenig Wald und Natur, wo ich mich auch, um ehrlich zu sein, nicht so wohl fühle. Mhm. Ich bin wirklich ein sehr naturbezogener Wolf, sage ich mal, Mensch, in Anführungsstrichen. Weil Wölfe sich ja in der Stadt oder so eigentlich gar nicht wohlfühlen, weil viele Menschen und viel aber hin du und her. Aber du fühlst dich eigentlich wohl in der Stadt, oder wie habe ich das verstanden? Nee, eigentlich gar nicht. Also eigentlich bin ich eher jemand, der sich in der kleineren Stadt oder vielleicht teilweise sogar auch auf einem Dorf, wo halt weniger los ist, sich mehr, also besser wohlfühlt. Worauf ich hinaus will, passiert es schon mal, dass du irgendwo in den Wald fährst und auf allen Vieren rumrennst? Ist bis jetzt so im Extremfall noch nicht ganz vorgekommen, aber so gewisse Verhaltenszüge wie in Anführungsstrichen Revier markieren oder sowas, das hört sich jetzt lustig an, aber... Wie markierst du dein Revier? Du pinkelst irgendwo an die Hauswand oder wie? An einen Baum? Nein, ja, also eher an der Natur. Also ich würde mich jetzt nicht irgendwo, keine Ahnung, bei der Polizei in der Stadt hinstellen und da an die Hauswand pinkeln. Wie ich ja schon sagte, das... Und zu Hause, wenn du alleine bist, in deinem Zimmer, in deiner Wohnung, passiert es da schon mal, dass du auf allen Vieren rumrennst und vielleicht auch Laute von dir gibst, die einen Wolf von sich gibt? Das kann durchaus mal so passieren. Also es ist je nach Laune halt. Es ist natürlich, wenn ich mich wohlfühle, ist es was anderes, als wenn ich mich unwohl fühle. Wenn ich mich unwohl fühle, dann bin ich eher mehr nach außen. Das typische, normale, menschliche Bild, sozusagen was, die Maske. Was ganz grundsätzlich glaubst du denn, was dahinter steckt? Glaubst du, dass du im Vorleben ein Wolf warst? Glaubst du, dass du besessen bist von einer wölfischen Seele, wenn es sowas gibt? Was glaubst du? Also es ist ziemlich schwierig, weil wie gesagt, es geht ja ins Spirituelle rein. Ich im Grunde genommen glaube eigentlich, und da gibt es ja auch mehr Leute, die jetzt sagen, das ist Quatsch, völliger Quatsch, oder die teilen die Meinung mit mir, dass durchaus jedes Lebewesen irgendwo vielleicht nochmal im Grunde genommen lebt oder mehrere Leben hat. Mhm. Das heißt, irgendwo gibt es gewisse Seelen oder irgendwas, dass man sich auch an frühere Leben dran erinnern kann oder sich dementsprechend so fühlt. Und du glaubst, es gab ein früheres Leben als Wolf? Genau. Ah. Und das ist jetzt sozusagen der Begleiter meines Lebens im Grunde genommen. Weißt du, Chris, wenn du dich damit arrangierst und wenn du sogar sagst, es geht dir sogar besser als früher, finde ich, ist dagegen gar nichts einzuwenden. Es fängt dann an, heikel zu werden, wenn dein Leben eingeschränkt ist, wenn du vereinsamst, wenn du vielleicht sehr... Oder wenn du sogar schlecht draufkommst durch so etwas oder Angst hast, dann wird es heikel. Dann sollte man auch irgendwie Hilfe sich holen. Wenn du aber so relativ normal mit dieser zugegebenermaßen ungewöhnlichen Einstellung durchs Leben kommst, dann ist es doch auch okay. Wie ich ja schon sagte, also gewisse Probleme sind natürlich da, weil ich mich ja auch anders gebe oder verhalte. Ich habe aber gemerkt, wenn ich das unterdrücke, geht es mir auf jeden Fall viel schlechter, weil irgendwas fehlt. Dann fühle ich mich leer, dann fühle ich mich, als wäre ich gar nicht wirklich hier oder da. Ich mache einen Vorschlag für die Probleme, die dennoch auftauchen, wie du es gerade angedeutet hast. Fände ich es ganz interessant, wenn du mal ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen würdest. Keine Sorge, der wird dir das schon nicht ausreden. Vielleicht kann er dir in gewisser Weise da noch was Interessantes zu sagen. Ja, würde ich nicht ablehnen auf jeden Fall. Das ist doch super. Chris, eine Frage noch zum Schluss. Was machst du so im Leben, beruflich? Was machst du? Sehr, sehr gute Frage. Also beruflich leider momentan nichts. Wahrscheinlich auch gewissermaßen diesbezüglich, weil ich da ja Integrationsprobleme habe teilweise. Siehst du, dann wird es schon heikel, ne? Das darf auch nicht passieren. Eigentlich musst du. Das darf nicht passieren, genau. Da versuche ich aber zurzeit so ein bisschen einen Umschwung reinzukriegen, dass sich das ein bisschen ändert. Ja. So am Limit zu leben ist auch nicht immer gut. Hast du denn einen Schulabschluss? Ich habe einen Schulabschluss, ja. Das ist gut. Und wohin möchtest du gerne mal? Was ist dein Traum? Also es gibt zwei Möglichkeiten, die ich mir ausgedacht habe. Entweder, weil ich mich sehr für Technik interessiere, in die IT-Richtung. Mhm. Oder weil ich mich sehr gut mit anderen Personen, genauso wie du das jetzt mit mir machst, identifizieren kann oder kommunizieren kann teilweise im sozialen Bereich. Ah, sehr gut. Oder vielleicht solltest du Biologie studieren und ein Wolfsforscher werden. Das wäre natürlich auch eine sehr interessante Idee. Lieber Chris, es hat mich sehr gefreut, mit dir gesprochen zu haben. Ja, hat mich auch gefreut. Jetzt kriegst du nochmal einen Jürgen, das ist mein Psychologe, der ruft dich gleich zurück. Du legst auf und der ruft dich gleich an und dann könnt ihr beide noch ein bisschen plaudern. Eine Sache noch, zum Schluss, wenn das in Ordnung ist. Also es freut mich auf jeden Fall, dass du mit so vielen Leuten schon geredet hast und anscheinend auch schon sehr viele Probleme gelöst hast und dass du das jetzt schon seit sehr vielen Jahren konstant machst. Und es ist sehr schade, dass du damit aufhörst, aber kann ich durchaus verstehen, wie viele andere wahrscheinlich auch, und wünsche dir dann noch für den Rest deiner Zeit viel Spaß. Dankeschön, Chris, sehr nett, dass du sagst. Und jetzt legst du bitte auf und wir melden uns gleich. Ja. Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050, unsere heiße Nummer ins Studio, oder Mail domian@wdr.de. Hier ist Uwe, 51, guten Morgen. Ja, hallo Domian. Uwe, schön, dass du da bist. Danke, ja, ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Was ist denn dein Thema? Ja, ich habe ein heikles Thema, aber ich muss es einfach mal ansprechen, und zwar Pegida-Demo. Mhm. Und zwar, ich verfolge das schon eine ganze Zeit, auch das Thema, was ja bei Pegida immer hochgehalten wird, Flüchtlinge. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass da immer sehr abwertend drüber gesprochen wird, auch von den Politikern, weil ich glaube, und ich bin auch so einer, dass es einfach ganz normale Leute gibt, die auf dieser Demo ihren Unmut kundtun wollen, die nicht radikal auftreten wollen, die nichts Böses im Sinn haben, die kein Weh tun wollen, aber die einfach sagen, die Politik hört nicht auf mich, die Politik interessiert sich nicht für Leute, die eben Bedenken haben bei den Flüchtlingen, dass so viele hierher kommen. Und wie kann ich mir Gehör verschaffen? Ja, ich gehe auf so eine Demo, weil über diese Demo wird berichtet und ich bekomme Gehör und ich werde gehört, ich werde gesehen, natürlich teilweise auch in Verbindung gebracht mit Dingen, was man nicht so schön findet. Warst du denn schon auf einer Demo? Also ich war auf einer Demo in Hannover, auf der Hagida, einfach um mir das mal anzuschauen. Mhm. Und ich habe da festgestellt, dass natürlich verbal da sehr viel geäußert wird, sehr viel Unmut geäußert wird, wo manche sagen, okay, das schlägt über die Stränge. Ich habe aber auch viel Gewalt festgestellt bei den Gegendemonstranten. Mhm. Das wird aber immer so ein bisschen im Hintergrund gehalten, weil sie natürlich alle immer auf diesen, ich sag's jetzt mal, Rechtspopulismus stürzen und sagen, ja, die bösen Rechten, die hetzen, das ist Pack, das ist Gelumpe und sind eigentlich so Wörter. Das bildet auch keine Basis, dass man dann mit Politikern auf der anderen Seite darüber sprechen soll. Okay, jetzt greife ich mal gerne ein Wort von dir auf. Du hast von Hetze gesprochen. Ja. Ich war ja auch immer der Auffassung, dass man auch mit Pegida-Anhängern reden soll. Natürlich, wir müssen immer alle miteinander reden. Mhm. Ich finde allerdings, muss ich dir sagen, dass sich da sehr viel verändert hat im Laufe des letzten Jahres. Das stimmt. Ich finde, das, was man von da sieht, die Ausschnitte im Fernsehen, ich muss dir ehrlich sagen, das ekelt mich. Es geht nicht darum, dass da besorgte Bürger sind, die sagen, vielleicht können wir gar nicht so viele Flüchtlinge aufnehmen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass da Leute am Mikrofon stehen, die wirklich üble Hetze betreiben, finde ich. Vorneweg der Pegida-Chef, dessen Namen ich mir gar nicht merken will. Wie heißt der? Bach, mit Bach irgendwas? Bachmann, ja. Ja, so der. Mhm. Könnte ich ehrlich gesagt kotzen. Und wenn ich Herrn Höcke höre, der gestern auch denkwürdigen Auftritt bei Herrn Jauch hatte, dann finde ich schon, die Stimmung ist heikel im Moment in Deutschland. Dass diese Leute dazu beitragen, dass aufgehetzt wird und dass ein Rassismus wirklich befördert wird. Wenn ich die sehe, noch einen Satz, Uwe, dass die mit Galgen da rumrennen, wo Frau Merkel oder Herr Gabriel dranhängen soll, dann fehlt bei mir das Verständnis, das ist keine freie Meinungsäußerung mehr, wo man sagen kann, okay, damit kann man sich auseinandersetzen. Das ist Hetze, das ist übel. Das sehe ich genauso, und das sind aber auch Leute, das sind keine Beispiele dafür, dass man sagt, das sind meine Vorbilder oder genau so denke ich auch oder die sagen das Wahre, dass die natürlich über die Stränge schlagen und dass man da auch ja, rechtsstaatlich gegen vorgehen muss, weil das ja, so wie du das ja selber sagst, wirklich Volksverhetzer sind. Das finde ich auch richtig, dass mit diesem Galgen, würde ich jetzt so sehen, das ist so Frust zeigen, ne? Dass derjenige, der das gemacht hat, ist ja ermittelt worden und ich bin mir sicher, das Letzte, was der will, ist, dass da wirklich jemand dran hängt. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Dass eben die Mitläufer der Demonstration über einen langen Zeitraum ihm diese Galgen nicht weggenommen haben, da musste erst die Polizei kommen. Und das finde ich so bedenklich. Ich weiß nicht, aus welcher Gegend du anrufst, aus welchem Bundesland. Ich rufe aus Göttingen an, also Niedersachsen. Okay, gut. Dann hast du wahrscheinlich, das ging ja durch die gesamte deutsche Presse auch mitbekommen, dass hier am Samstag etwas Schlimmes in Köln passiert ist. Mhm. Dass die Kandidatin zur Oberbürgermeisterwahl, Frau Reker, niedergestochen wurde von einem Rechten. Ich finde, dass so eine Stimmung, die bei Pegida und bei diesen Demonstrationen verbreitet wird, eben diese seltsam verstreuten Einzeltäter nur noch mehr anfacht zu solch schlimmen Taten. Und das finde ich so bedenklich und bedauerlich im Moment. Im Übrigen diskreditieren die Führer dieser Pegida-Veranstaltungen doch all die Menschen, die berechtigte Ängste haben. Das ist ja auch völlig in Ordnung, dass jemand sagt, ich habe Angst und das wird mir vielleicht zu viel. Aber diese Menschen werden überstülpt mit einem nationalistisch rechten Gedankengut. Und das finde ich das sehr, sehr, sehr Schlimme an der ganzen Angelegenheit. Du hast gestern Höcke gesehen bei Jauch. Ja, genau, ich habe die Sendung verfolgt. Er hat sich nicht distanziert von Rechtsradikalen und von Neonazis. Er hat sich nicht klar distanziert. Das stimmt, ja. So, und das ist doch eine Schande, ist das doch. Für eine Partei, die in einem Landtag sitzt in Deutschland. Also so im Fernsehen aufzutreten, fand ich auch unmöglich. Weißt du, wer mich gestern sehr beeindruckt hat, neben Herrn Maas, der Innenminister vom Saarland, den ich gar nicht kannte, muss ich sagen, Herr Bouillon. Ja. Herr Bouillon ist sehr differenziert aufgetreten. Herr Bouillon hat gesagt, ich kann die Flüchtlinge erst verstehen, wenn ich bei denen lebe. Der hat sein Büro im schicken Ministerium aufgegeben und ist für, weiß ich nicht, 6 Wochen in einen Container gezogen, direkt neben die Flüchtlinge, um zu sehen, wie die leben, was die für Sorgen haben, ist mit denen in die Kantine gegangen und so weiter. Mhm. Ja. So, und er war aber differenziert. Er hat vor dem saarländischen Landtag gesagt, auch die Leute, die Flüchtlinge, müssen sich hier anpassen. Es geht nicht an, dass ein Flüchtling einer deutschen Ärztin nicht die Hand gibt oder einer deutschen Helferin. Das sind unsere Spielregeln. Das müssen die auch einhalten, sagte er, sehr differenziert. Aber auf der anderen Seite werden wir es gemeinsam auch schaffen, wenn wir es wollen. Und er ist ein gutes Beispiel dafür, eben ein Konservativer, ein CDU-Mann, der sagt, wir kriegen das hin. So, und da wird mir Angst und Bange, wenn ich die in Dresden sehe, muss ich dir sagen. Nichts gegen kritische Meinungen. Kritische Meinungen sind erlaubt, aber nicht so. Aber nicht, dass man immer so halb denkt, Nazi, das ist alles schon irgendwie halb NSDAP. Ja, also wie gesagt, das sind alle, da hast du recht, aber das sind eben für mich wirklich so an der Hand abgezählte Einzeltäter. Die Masse der Leute, die da kommen, sind wirklich Leute, die das, wie gesagt, nicht so radikal sehen. Mensch, du hast heute die Bilder gesehen. Angela Merkel in einer Nazi-Uniform, die hatte kein Hakenkreuz auf der Binde, sondern ein Euro-Zeichen. Ich habe das Bild ja gerade auf dem Computer. Ja, das ist doch schrecklich, damit Stimmung machen zu wollen. Da hast du sofort die Assoziation zum Nazi-Reich. Natürlich, das ist auch so beabsichtigt. Ja. Dass sie das benutzen. Aber und da muss ich natürlich sagen, bei der Griechenland-Krise ist in anderen Ländern mit dem echten Symbol von Merkel abgebildet. Schlimm genug. Schlimm genug. Das fand ich noch viel unmöglicher. Schlimm genug, ja. Ja, definitiv. Ja. Das ist. Also, ich glaube, wir beide sind uns einig, dass Ängste thematisiert werden dürfen. Und dass Leute sagen, das wird uns vielleicht irgendwann zu viel, irgendwann schaffen wir es nicht mehr. Gerade in Bayern gibt es Ortschaften, wo nur 100 oder 200 Leute wohnen und 1000 Flüchtlinge sind. Das ist ja alles in Ordnung. Aber bitte in Maßen argumentieren. Ich glaube, man muss einfach mit den Leuten, die halt auch diese Ängste haben, mehr in Kontakt treten. Ja. Und mit den vernünftigen Leuten. Ja. Dass man da auch zu einem Ergebnis kommt und diese Leute auch mal anhört. Und das ist, glaube ich, von der Politik im Moment nicht so gewünscht oder es wird einfach nicht gemacht. Und das ist so, gut, was manche Leute auf die Palme bringen. Ja, da gebe ich dir recht, da ist sicher was dran. Obwohl die Bundeskanzlerin ja vorige Woche auch unterwegs war und hat sich schon einiges anhören müssen an Kritik. Aber da gebe ich dir recht, da könnte noch viel mehr passieren und da müssen die Politiker aus allen Bereichen, auch vor allen Dingen der Grünen zum Beispiel, noch offenere Ohren haben. Mhm. Obwohl der Oberbürgermeister in Tübingen neulich ja auch sich sehr differenziert geäußert hat und dafür plädiert hat, dass eben auch die Menschen, die zu uns kommen, das sind ja Gäste, die müssen uns auch respektieren, so wie wir sie auch respektieren müssen. Richtig, ja. So. Also, ich hoffe, dass du nächste Woche nicht bei Pegida mitläufst in Dresden. Nein, da laufe ich garantiert nicht mit. Uwe, danke für deinen Anruf und für das Thema. Ja, ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. 1:25 Uhr. Und hier ist Michael und Michael ist 43. Guten Morgen, Michael. Guten Morgen, Dobian. Guten Morgen, Michael. Über was reden wir beide? Über was reden wir beide? Na gut, es ist ein Thema, was ein bisschen schwierig ist, weil gute Freunde und die besten Freunde und Enttäuschungen liegen oftmals eigentlich, sollten nicht nah beieinander liegen oder Enttäuschungen eben in dem Zusammenhang. Ist es so, dass meine Frau mich mit meinem besten Freund betrogen hat. Oh je. Und dadurch ist eine Schwangerschaft. Ach du je. Wie lange bist du mit deiner Frau verheiratet? 5 Jahre. 5 Jahre. Und dein bester Freund ist wie lange dein bester Freund? In etwa im selben Zeitraum. Mhm. Wann ist das passiert, dieser Betrug? In etwa 4 bis 5, 6 Wochen. Ach, so frisch noch. Ja, ist doch relativ frisch, ja. Nein, es ist eine Sache, die ich erst vor vier Tagen erfahren habe. Und wie hast du es erfahren? Durch ein klärendes Gespräch zwischen uns beiden und... Zwischen wem? Zwischen mir und meiner Frau eben und nun ja. Ja, was heißt klärendes Gespräch? Hast du irgendeinen Verdacht gehabt? Nein, eigentlich überhaupt nicht. Es war so, dass wir andere Umstände hier auch noch haben, die um uns rum tangieren. Sorgen des Alltages, gewisse andere Dinge. Und die Bombe ist dann eben geplatzt, nachdem eben... Und dann hat sie es von sich aus gesagt. Ja, genau, richtig, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass du da vom Stuhl gefallen bist. Absolut, ja. Das ist ja ein doppelter Betrug. Dein bester Freund hat dich betrogen und deine Frau hat dich betrogen. Ich weiß gar nicht, genau, was schwerer wiegt. Beides ist gleichermaßen ungeheuerlich. Genau, ja. Ich bin ein jahrelanger Fan von dir und ich habe mir einfach, normalerweise bin ich nicht ein Mensch, der in die Öffentlichkeit mit solchen Geschichten geht, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Aber ich finde dich sehr, sehr sympathisch und ich wollte eigentlich mit dir einfach mal drüber sprechen. Mhm. Und jetzt ist schon raus und deine Frau weiß schon jetzt, dass sie schwanger ist. Richtig, ja. Woher weiß sie, dass er der Vater ist und nicht du? Weil wir absolut aufgepasst haben, weil wir eigentlich die Mäuse kein zweites Kind mehr wollten. Und ja. Also ist das ausgeschlossen, dass du das Kind gezeugt hast? Ja. Und sie hat bei dem Mann nicht aufgepasst, das heißt, sie haben keine Kondome benutzt? In diesem Fall nein, ne? Wie hat sie, ist das jetzt einmal passiert oder gibt es eine längere Affäre schon zwischen den beiden? Ich habe ein Geständnis, dass es eben zweimal passiert ist. Und wie überhaupt ist es dazu gekommen? Ich denke, dass man einfach im Alltag nochmal seinen Horizont oder gewisse Sachen verliert, dass man eben Signale von seinem Partner nicht aufnimmt, was traurig genug ist, und man eben taub und blind vielleicht mal wird, dass man einfach Alltagsdinge regeln kann und manche persönliche Dinge eben nicht. Nee, so meinte ich es nicht. Ich meinte, wie hat sie dir erklärt, wie das dazu gekommen ist, dass sie mit dem Freund in die Kiste gegangen ist? Man hat eben ein gewisses Vertrauen gehabt, eben zu seinem besten Freund und hat auch natürlich gewisse Freiräume gelassen, was das betrifft. Und hat sich aber trotzdem immer in Sicherheit gewiegt. Ich bin ein Mensch, der eigentlich normalerweise meistens gern anderen Menschen geholfen hat, was solche Sachen, Beratungen betroffen hat. Nein. Ich meine, wie kommt es, wie erklärt sie das, dass sie mit deinem Freund ins Bett gegangen ist? Was ist da passiert? Waren die besoffen? Hat sie ihn angebaggert, eher sie angebaggert? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man einfach, dass meine Frau sich einfach in Sicherheit gewiegt hat und sich geborgen gefühlt hat bei ihm. Vielleicht Dinge, die ich ihr in dem Moment nicht abgeben können. Mhm. Und das war letztendlich hoffentlich der ausschlaggebende Punkt. Und ich habe mir auch nicht so weit gedacht, dass sie ihm dort hingefahren ist. Dass sie ihn dort, ich habe es nicht verstanden, dort hingefahren ist? Ja, das ist also eine räumliche Trennung auch hier. Das ist ein paar Kilometer entfernt hier. Man hat halt, wenn man unter besten Freunden ist und sagt, naja gut, ich fahre jetzt mal kurz dahin, dann ist es normalerweise kein Job. Hat der beste Freund auch eine Frau? Nein, er ist geschieden. Ist geschieden. Hast du mit deinem besten Freund schon telefoniert oder hast du mit ihm gesprochen? Ich habe ihn zur Rede gestellt an dem ersten Abend, wo ich es erfahren habe. Ich bin sogar rübergefahren unter nicht ganz astreinen Umständen, sage ich mal. Aber das war wenig hilfreich. Ich habe ihm heute Abend just auf den Kopf zugesagt am Telefon, dass er einfach fair bleiben soll, weil diese Frau einfach leidet jetzt momentan, weil sie einfach Kind in ihrem Bauch trägt und einfach ihr die Entscheidung überlassen soll, wie sie sich verhalten soll. Okay, aber was sagt okay. Achso, er will, dass das Kind abgetrieben wird? Nein, er möchte das Kind haben. Was hast du ihm, bevor wir das vertiefen, was hast du ihm denn gesagt in deiner Empörung? Ich habe ihm nur gesagt, er soll bitte keinen Druck auf sie ausüben, weil wir haben eine bestehende Familie und ich werde auch keinen Druck ausüben, soll einfach frei entscheiden können. Hast du Nerven? Du hast da nicht auf den Putz gehauen? Nein. Wie kommt denn das? Ich habe noch ungefähr 20% Akku. Du hast noch 20% Akku? Ach du lieber Gott. Und der ist dann irgendwann mal schlicht verbraucht, aber ja. Das heißt, was will deine Frau? Frage 1. Will sie mit dir zusammen sein? Kann ich dir nicht zu 100% beantworten. Ich glaube, das wird sie noch Step by Step eben entscheiden. Sie wird erst mal schauen, ob sie das Kind überhaupt bekommen möchte oder nicht. Ach so? Ich dachte gerade, rausgehört zu haben, dass deine Frau das schon auch haben möchte, das Kind. Das ist eben dieses Achterbahnfahren. Wie soll ich das beschreiben? Vor zwei Tagen war es eher beschlossene Sache, dass es eben nicht der Fall ist. Und jetzt heute Abend ist der Stand eben so, und die Gefühle einer Frau, die ein Kind in ihrem Bauch trägt, kann es eben sein, dass man dann eben schon Gefühle dazu entwickelt. Und genau das ist der Fall. Mhm. Ja. Was rätst du ihr denn? Ich rate ihr definitiv, dass sie auf dich selber hört, dass sie in erster Linie auf ihr Herz und in Verbindung mit ihrem Verstand hört und eben sagt, was möchte sie, nicht was die anderen Parteien möchten. Ne? Nehmen wir an, sie möchte das Kind haben, bekommen, ja, und sie möchte aber weiter mit dir zusammen sein. Wie könntest du damit umgehen? Ich könnte damit auf jeden Fall umgehen. Es wäre zwar wahrscheinlich in erster Linie schwer, aber ich würde das auf jeden Fall machen. Könntest du es ertragen, dass dann auch immer wieder dein Freund zu euch käme und sich auch um das Kind kümmert als Vater? Ich bedanke mich für die Frage. Das ist genau das, was ich mir nämlich auch gedacht habe. Das ist eine Folge davon, wo ich sage, am Anfang sagt man, das darf man wirklich auch nicht laut sagen, wenn sie es abgetrieben hätte, dann wäre das ja anders gewesen. Aber ich kann damit auf jeden Fall auch gut leben, und ich würde es auch von Herzen tun, wenn das Kind auf die Welt kommen würde. Michael, ich bin jetzt ein bisschen verspannt, weil dein Akku da gleich leer ist. Ich möchte aber ganz, ganz schnell was sagen. Ich habe hohen Respekt vor dieser Meinung. Wirklich. Vielen Dank dafür. Ich habe hohen Respekt davor. Dass du sagst, bei aller Verletztheit und vielleicht auch unterdrücktem Zorn deiner Frau und deinem Freund gegenüber, da ist jetzt ein neuer Mensch im Spiel und die Karten sind neu gemischt und ich bin bereit, das zu akzeptieren. Das finde ich wirklich ganz groß, muss ich dir sagen. Vielen, vielen Dank dafür. Wichtig finde ich aber für eure Zukunft, dass du klären musst, ist diese Ehe noch funktionstüchtig, fähig? Okay. Das finde ich wichtig, das müsst ihr für euch klären. Willst du denn deine Frau weiterhin als Frau haben? Ich liebe sie über alles und ich liebe sie aus vollem Herzen. Und du verzeihst ihr das, was da passiert ist? Ja. Mhm. Aber bei ihr ist das nicht so klar, ne? Dass sie weiter will, wie du gerade gesagt hast. Richtig, genau. Es ist eine Pattsituation. So empfinde ich zumindest. Ich bin in dem Fall eben, ich fühle mich sehr schuldig, weil ich eben Nachlässigkeiten betrieben habe. Stopp, gleich Widerspruch. Ich finde nicht, dass du dich schuldig fühlen musst, auch wenn du nachlässig warst, finde ich nicht, dass das rechtfertigt, dass sie mit deinem besten Freund fremd geht. Also nicht zu viel Asche auf dein Haupt. Du gehst schon sehr großherzig mit allem um, aber da bist du keine Schuld. Selbst wenn da was nicht stimmt zwischen euch beiden. Gut, vielen Dank dafür nochmal. Aber ich werde trotzdem, und ich finde es toll, dass ich einmal mit dir reden durfte, muss ich auch sagen dazu. Ich bin ein Fan davon. Ich habe es zwar nicht so oft gesehen, aber ich wusste, dass du eben präsent bist und dass bei solchen Problemen, dass man auch mal mit dir reden kann. Nochmal. Ganz toll. Vielen Dank. Nochmal zu deinem Freund. Du wärst also, ich frage es nochmal, auch bereit, diese Freundschaft, auch ihm letztendlich, es ihm auch zu verzeihen? Das ist ein Schritt, der wird über eine gewisse Zeit dauern, aber ich denke auch, ich habe zwar ein zerschossenes, aber ein großes Herz. Hat er sich denn wenigstens bei dir entschuldigt? Nein, bisher haben sich alle Parteien bei mir nicht in einer Form bei mir entschuldigt. Nein. Das verstehe ich nicht, Michael. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Das wäre das allererste, was dein Freund machen muss. Normalerweise schon nicht. Ja, er hätte zu dir kommen müssen und sagen, pass auf, so und so. Er hätte das alles erklären können, aber du bist mein Best. Ich habe auch gesagt, wenn du einen Funken Ehre in dir hast, wenn noch ein bisschen noch irgendwas in dir tickt, dann lassen wir von dem ganzen Thema hier ab. Es ist schlimm genug, was passiert ist, aber jetzt ist Schluss. Und das habe ich eben vermisst. Und gleichermaßen vermisse ich auch diese Entschuldigung von deiner Frau. Ja, aber wobei ich sie eben jetzt hier rausnehmen müsste, ist in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Ich habe sie auch, genau das habe ich auch vor 3 Tagen zumindest gesagt. Ich habe von dir bisher noch keine Entschuldigung gehört. Oder was sagt sie mir verzeihen? Was sagt sie denn dann, wenn du das sogar ihr so hinlegst? Das durch die ganzen Geschichten oder mein Fehlverhalten, dass ich eben das nicht zu 100% bereuen kann. Was war denn das für ein dramatisches Fehlverhalten? Es ist zum Teil ein, wenn man im Alltag eben steht, sind beide Personen berufstätig. Man hat ein kleines Kind. Man steht jeden Tag auf, man muss ein Disziplin wahren, man muss seinen Alltag durchmeistern. Und ich habe eben meine Auszeiten gesucht, habe diese auch großzügigerweise von meiner Frau erhalten und habe diese meiner Frau nicht wiedergegeben. Mhm. Verstehst du, Domian? Ich habe manchmal Freizeiten genossen. Das heißt, ich gehe mal eine Stunde dahin, ich mache mal das, ich gehe mal mit dem Freund dorthin. Und habe aber ihr dasselbe nicht gegeben. Ja? Oder ich war mal launisch. Ich bin mal aufgestanden und habe gesagt, mein Gott, was für ein scheiß Tag heute Morgen. Und wie auch immer. Gut, aber das passiert in allen Beziehungen. Vor allen Dingen, wenn man länger zusammen ist und ein Kind hat, ist das ja allzu menschlich. Michael, ja, das stimmt. Jetzt rennt mir die Zeit ein bisschen weg. Ich finde allerdings, dass du zumindest diese Entschuldigungen erwarten kannst von deinen Leuten. Ja. Du darfst auch nicht everybody's Esel werden, dass die denken, mit dem kann man ja alles machen. Ich finde deine Grundhaltung, vor allen Dingen dem eventuell neuen Menschen gegenüber, finde ich sehr respektvoll und sehr toll. Habe ich große Achtung vor. Aber die müssen auch vor dir Achtung haben. Und ich finde auch, dass du das Recht hast, diese Achtung einzufordern. Okay. Möchtest du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Wäre es nett, glaube ich, ja. Das machen wir. Ich bedanke mich, dass du mich überhaupt in die Sendung reingelassen hast, wenn du mir zugehört hast. Und ich hoffe nicht, dass es irgendwie bei Stefan Raab oder so ein Blödsinn läuft, weil das ist... Nein, keine Sorge. Du musst wahrscheinlich im Moment noch aufladen und dann ruft der Jürgen dich zurück. Okay, vielen Dank. Okay, cool, du legst auf und er meldet sich dann in 10 Minuten oder so. Super, ich danke schön. Alles Gute, Michael. Tschüss. Vielen Dank, Domian. Tschüss. 1.39 Uhr haben wir. Jetzt sage ich euch unser Thema diese Nacht, am Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema Fetisch. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die einen besonderen Fetisch haben. Also die üblichen sind ja bekannt. Lack, Leder, Strümpfe, Füße, Windeln, Strumpfhosen und was es alles so gibt. Aber es gibt eben auch ganz viele ungewöhnliche Fetische. Darüber möchte ich gerne mit euch sprechen, natürlich über die üblichen auch, das ist natürlich klar. Und ich möchte auch gerne mit euch über euren ausgefallenen Sex reden, über eure ausgefallenen oder vielleicht auch verbotenen sexuellen Vorlieben, die dann ja auch zum Fetisch werden können. Wenn ihr gerne mit mir auch darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter domian@wdr.de oder meldet euch und ruft am Mittwoch vor der Sendung oder während der Sendung an. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Fetisch. Heute Freitemennacht, hier ist Kevin, 22. Hallo, ja, Kevin. Hallo Kevin. Ja, hallo. Ich habe schon mal mit dir geredet vor ein paar Wochen. Ja, sag mal das Thema. Da ging es um Prostitution. Mhm. Und ich war auch in Entgiftung zwei Wochen und war auch in Klinik einen Tag leider nur, weil ich halt da mich nicht wohlgefühlt habe, weil da Leute waren halt aus dem Knast, deswegen habe ich mich nicht da wohlgefühlt. Sag nochmal ein paar Sätze zu deinem Thema, als du hier angerufen hast, was genau du mir da erzählt hast. Ja, also ich rufe an, weil ich bin Prostituierter, wegen meiner Sucht halt, die ich habe. Das mache ich schon seit ich 14 bin. Mhm. Und habe auch damals mit 14 auch angefangen zu kiffen dann. Ja. Das fing halt an, dass ich damals, ich habe im Heim gewohnt halt. Mhm. Und habe mich halt am Bahnhof rumgelungert mit zwei anderen Leuten aus dem Heim. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Mhm. Ist ja auch egal. Ja, ist egal. Da habe ich halt die Leute, habe ich halt einen Typen kennengelernt. So. Und der hat mich dann halt, hat mir dann halt Sachen versprochen wie Playstation und so ein Kram und dass ich von denen halt, dass ich Weiber kriege, die ich ficken kann und so eine Scheiße hat er erzählt. Mhm. Und dann fing das halt irgendwie an mit, dass der mir halt Geld geboten hat, dass ich den einen runterhole halt und sowas. Mhm. Und dann, ja, bin ich da irgendwie halt nach und nach bin ich dann an andere Leute durch den rangekommen halt und dann fing das halt an irgendwie. Das heißt, die letzten Jahre hast du als Callboy quasi gearbeitet? Mit 14, ja. Von 14 bis? Bis 22, bis heute. Bis heute. Mhm. Wirklich bis heute? 14 bis heute, ja. Mhm. Warum rufst du mich heute nochmal an, Kevin? Ja, weil ich einfach nicht weiß, warum ich selber konsumiere, auf Deutsch gesagt. Also Drogen konsumierst, meinst du? Ja, das weiß ich selber nicht so genau. Welche Drogen konsumierst du? Ich hatte mehrere, also Cannabis konsumiere ich und Alkohol im Moment. Mhm. Alkohol ist leider erst vor zwei, drei Monaten zum Problem geworden bei mir. Aber härtere Drogen, Kokain, Heroin? Ja, ausprobiert, aber nie so mein Fall gewesen. Wie oft prostituierst du dich in der Woche oder am Tag? Jeden Tag. Jeden Tag? Ja. Du bedienst immer Männer? Ja, ich brauche jeden Tag halt mein Geld für meinen Konsum halt auch, deswegen. Und arbeitest du auf eigene Faust? Ja. Ja, wo arbeitest du? Also im Internet gibt's halt Seiten, wo man halt okay. Die Leute findet oder halt auch im Düsseldorf gibt's halt Kneipen halt. Ja, wenn man dich so im Internet anspricht. Spezielle Lokale sind das halt. Ja, genau. Wenn man aber da ist das Problem, da ist weniger geworden, weil durch die Rumänen und Bulgaren und die ganzen Flüchtlinge, die heute hier gekommen sind und so, ist das da sehr, sehr miserabel geworden. Also die Preise sind kaputt gegangen durch die, auf Deutsch gesagt. Okay, wenn du angesprochen wirst im Internet, gehst du dann zu den Kunden? Nein, die kommen zu mir. Ich gehe nirgendwo hin wegen Leerfahrten, weil viele Leute wollen dich einfach verarschen da im Internet und schicken dich dann irgendwo hin und dann sind die gar nicht da. Mhm. Deswegen mache ich sowas nicht, deswegen fahre ich nirgendwo hin. Und wie viele Männer pro Tag kommen zu dir? Immer nur ein Kunde am Tag, nämlich. Ach so. Das ist so mein, weiß ich nicht, ist einfach bei mir prinzipiell Prinzip so, weil sonst mehr kann ich auch nicht auf Deutsch hören. Bist du schwul? Nee, deswegen ja, mehr kann ich auch nicht, deswegen kann ich auch nicht mehr, weil ich halt selber nicht schwul bin. Verlangen die Freier oder die Kunden von dir, dass du selbst auch eine Erektion hast? Ja, sehr oft sogar, sehr viele sogar. Wie schaffst du das, wenn du überhaupt keine Verbindung zu Männern hast? Also ich habe halt immer Porno nebenbei laufen, auf Deutsch gesagt. Wirklich oder nur im Kopf? Nein, ich habe einen richtigen Porno dabei laufen, und einen normalen Porno. Achso, oder stört die auch nicht? Nö, das stört die nicht, nein. Also die meisten nicht. Das heißt, du guckst dann dahin und bist mit dem Typ zugange. Ja. Was sind denn das so für Typen, vom Alter her zum Beispiel? Also ich habe, es können auch Leute mein Alter sein, aber die nehme ich halt nicht, weil bei mir, weiß ich nicht, ist mir halt irgendwie zu koscher, weiß nicht, warum ich das nicht mache, kein Plan. Echt? Wenn da ein 22-Jähriger kommt, den nimmst du nicht? Nee, bei mir ist erst ab 30 bis aufwärts halt, ab 30 so auf Deutsch gesagt. Mhm. Was war bisher dein ältester Kunde? Mein ältester Kunde? Bestimmt 60, 70. Wie ist das für dich, wenn du mit einem dann so sehr viel älteren Mann dann Sex haben musst, der nur sehr viel älter ist und du schon überhaupt nicht auf Männer stehst? Ja, das ist so für mich nicht verständlich einerseits schon verständlich, weil ich halt jung bin und der Typ steht halt auf einen jungen Typen, kann man ja eigentlich verstehen, auf Deutsch gesagt. Hast du denn, ich sag mal, privat auch Sex? Ja, also eher selten, ist eher selten der Fall, weil ich bin mehr alleine für mich, alleine so auf Deutsch gesagt. Ich habe auch keine Freunde oder so, da hört sich zwar blöd an, aber ist so. Ich habe vielleicht einen Freund, der neben mir, mein Nachbar, der weiß zum Beispiel von mir Bescheid. Der ist auch schwul und ja, da habe ich halt das Gefühl, dass der auf mir steht. Aber ich stehe halt nicht auf den, weiß ich nicht warum, das ist halt nicht mein Ding wert. Hattest du denn schon mal eine Beziehung zu einer Frau? Ja, nee, eigentlich nicht so. Aber schon oft Sex mit Frauen? Ich hatte Frauen. Schon Sex. Sex mit Frauen hatte ich schon, ja. Ja. Die Kunden, ich nenne sie mal Kunden, wollen die auch, dass du zum Orgasmus kommst, wenn du mit denen zusammen bist? Ja, die meisten, ja, viele wollen, ja, darauf ist er bei mir spezialisiert, eher, also auf Blowjob-mäßig halt. Ich bin nicht so der Typ, der gerne halt, ja, einen Typen anal aktiv ist halt. Also bei dir läuft ich nicht. Oral. Ich bin auch nicht passiv oder so, deswegen. Du bist nicht passiv? Nein, gar nicht. Ich bin nicht aktiv, ich bin nicht passiv, ich mache nur Blowjob, mehr mache ich halt nicht. Was nimmst du pro Kunde? Ja, das ist immer unterschiedlich. Mal sind es 40 Euro, mal sind es 100. Also ist immer unterschiedlich eigentlich. Variiert immer, weil bei mir ist halt, bei mir steht halt kein Preis. Ich frage immer, was die Leute bieten, fertig. Ah ja, die Männer, die zu dir kommen, was glaubst du, was die so vom Beruf sind? Erzählen die das? Die dir das? Weißt du das? Die meisten erzählen nicht viel über sich, ehrlich gesagt, weil es halt nur um das Geschäft geht, mehr nicht. Also einen habe ich kennengelernt durch meine Prostitution, mit dem hatte ich nur einmal Sex. Und der will mich halt auf den richtigen Weg bringen. Ich habe halt 2-3 Entgiftungen gemacht und wollte Therapie gehen vor ein paar Wochen, bin aber am ersten Tag gegangen, da Leute waren, die aus der JVA waren. Und du warst auch schon in der JVA? Ich war selber in der JVA schon, aber trotzdem habe ich mich nicht da sicher gefühlt. Ich habe insgesamt schon 32 Monate abgesessen. Ich habe auch jetzt Bewährung wegen Cannabis, weil ich halt damit erwischt worden bin mit 10 Gramm. Warst du im Knast ausschließlich wegen Drogendelikten? Nee, auch wegen dem Diebstahl, Einbruch, BTMG, Schwarzfahren, Körperverletzungen, ja. Bedrohung, Nötigung auch. Dieser Mann, der dir da helfen will, auf die rechte Bahn zu kommen, nimmst du den ernst? Ja, ich nehme ihn sehr ernst. Du glaubst ihm, dass du dem wirklich am Herzen liegst? Ja, doch. Er liegt mir auch am Herzen auf jeden Fall. Also könnte ich glaub auch, dass eine Freundschaft könnte das werden? Das ist eine gute... Wir sind schon seit einem Jahr befreundet, deswegen. Aber Kevin, dann ist das doch eigentlich eine ganz gute Grundlage, wenn das ernst gemeint ist, wenn der dich nicht auch irgendwie ausnutzen will. Um da rauszukommen halt, ja, aber ich habe es doch versucht, aber ich komme halt nicht auf den Nenner, warum ich jetzt auf einmal so richtig abgesunken bin auf Deutsch gesagt. So, ich bin ja jeden Tag am Trinken, ich trinke am Tag eine Flasche Alkohol zu mir. Ich kann dir, ich glaube, ich habe dafür eine Erklärung, warum das so ist. Ja, Langeweile auch. Na, ich glaube, weil du letztendlich tief in deinem Herzen unglücklich bist mit deinem Leben. Das ist ja auch kein schönes Leben, was du da führst und geführt hast bisher. Ja. Du hast ja viel, du hast viel Pech gehabt, du bist ausgenutzt worden. Ja, ich war im Heim, meine Eltern waren drogenabhängig, ich war im Heim und war im Knast. Und wenn man als Kind... Die Scheiße hier durch, gerade. Ja, genau. Und wenn man als Kind quasi schon auf den Strich gerät, ist das doch völlig klar, dass das seine Spuren hinterlässt. Hast du einen Schulabschluss gemacht zumindest? Nee, leider nicht. Ich habe leider Abgangszeugnis Klasse 10. Mhm. Gut, aber der erste. Aber ich habe damals einen psychologischen Test gemacht bei deinem Arbeitsamt und dann habe ich sogar Befehl gemacht und die haben gesagt, ich habe mich sogar ganz gut geschlagen dabei. Also ich bin auf jeden Fall vom Bildungsstand her bin ich clever auf Deutsch gesagt. Kevin, aber das allererste, was jetzt geschehen muss, du musst von den Drogen weg, vom Alkohol und von den anderen Sachen. Das ist das allererste. Da musst du raus aus der Prostitution. Naja, ich bin ja bei der Drogenberatung. Ich wollte halt von selber jetzt aufhören, aber ich schaffe das irgendwie nicht. Ich habe zwar die Tabletten hier, die gegen Suchtdruck sind und so, aber ich schaffe das einfach von selber nicht. Weiß ich nicht warum. Weißt du, ich habe, zufälligerweise ist der Psychologe, den ich heute Nacht hier habe, sehr bewandert in solchen Dingen. Mhm. Der wird dich jetzt anrufen und dich da richtig beraten, was du konkret alles anstellen sollst. Ich möchte dir nur so allgemein sagen, Junge, setz deine ganze Kraft in Bewegung, dass du aus diesem Leben rauskommst, in dem du da jetzt bist. Du bist noch sehr jung und du hast die Chance, auch in ein gutes Leben zu kommen. Das ist kein gutes Leben, das macht dich kaputt auf Dauer. Ja, ich weiß. Du musst jetzt jede Chance fest anpacken und nutzen, da rauszukommen. Dass du in ein paar Jahren dastehst und vielleicht einen Schulabschluss nachgemacht hast und vielleicht sogar irgendwas lernen kannst, was du gerne möchtest. Ja, was ich ja machen will, ist ja eigentlich Musik mehr. Naja, gut. Den Traum kann man haben, aber nebenher sollte auch noch was anderes sein. Ja. Weißt du? So, Kevin, du legst bitte auf, Jürgen ruft dich zurück und ich drücke dir wirklich von Herzen die Daumen, dass du das schaffst. Ja. Mein Lieber, du legst bitte auf. Bis dann, ciao. Tschüss, ciao. Daniel, 32. Guten Morgen, Daniel. Hallo, Domian. Hallo, Daniel. Um was geht's? Also bei mir geht's drum, ich bin jetzt, wie gesagt, 32 Jahre alt. Ich habe jetzt eine Beziehung hinter mir von 5 Jahren. Mhm. Und wie gesagt, seit genau knapp 5 Wochen höre ich von meiner Partnerin gar nichts mehr. Wer hat sich denn da von wem getrennt? Na, sie von mir. Warum? Ja, das Problem ist, ich war halt als Koch in der Sommersaison in Bayern unten, in Oberstdorf. Also ich bin vom Beruf Koch. Mhm. Das wusste sie von Anfang an, dass ich unten bin. Und ja, ich melde mich, ich liebe dich, du bist der Mann meines Lebens. Und dann von heute auf morgen kam überhaupt nichts mehr. Und dann eine Woche nach meinem 32. Geburtstag kam dann eine Nachricht per WhatsApp, dass ich sie halt in den 5 Jahren, 4,5 Jahre lang mit Liebesgefühlen überschüttet habe. Ja. Und dass ich sie total eingeengt habe. Und das kann sie nicht mehr, das will sie nicht mehr. Ach du. Ja, und hat sie mich halt bei allen Plattformen gelöscht durch meine Eifersucht, weil dann habe ich halt angefangen zu kontrollieren, weil ich gemeint habe, da ist ein anderer Mann im Spiel. Mhm. Zuerst bei Facebook geflogen, dann bei WhatsApp geflogen und dann kein Lebenszeichen mehr. Habt ihr denn zusammen gewohnt auch? Ja, wir haben nur zusammen gewohnt. Bis zum Schluss. Warst du denn jetzt in der Wohnung, hast deine Sachen geholt? Wie gesagt, die haben wir vorne dran schon gekündigt, weil sie halt nicht alleine da bleiben wollte. Sie ist zu einer guten Freundin mit ihrem Mann gezogen. Ich bin dann runter nach Bayern. Ach so, das war vorher schon. Genau, richtig. Wie war das denn geplant eigentlich, wenn du zurück aus Bayern kommst? Wie wolltet ihr denn dann leben? Dann wollten wir nochmal zusammenziehen, aber das Problem ist halt, sie hat sich halt niemals mehr gerührt. Sie hat halt auch mir die kalte Schulter gezeigt. Das heißt, nachdem du bist jetzt aus Bayern wieder zurück? Genau, richtig. Ja. Beziehungsweise, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich musste halt nervlich aufhören. Ich habe nach der Nachricht halt, bin ich dann halt nervlich in ein tiefes Loch gefallen, wo ich nicht gedacht habe, dass ich da reinfalle. Das heißt, du bist jetzt zurückgekommen und hast seitdem sie gar nicht gesehen mehr? Nee, sie will auch gar nicht mehr. Das Problem ist, ich kann ja SMS schreiben, drauf und nieder, da kommt nichts mehr. Ihr habt auch nicht telefoniert? Nee. Boah, heißt immer, ich bin müde, ich will nicht, ich hab Kopfweh und lauter so eine Scheiße. Ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos. Da sind Leute 5 Jahre zusammen und die leben sogar in einer Wohnung und da macht die eine Seite Schluss per SMS, per WhatsApp und man redet nicht miteinander. Das ist ja die Hölle. Ist ja die Hölle für dich. Das ist ja nicht nur das. Das Problem ist halt, wie gesagt, dann kommen so Sachen wieder hoch wie früher. Damals hatte ich auch mit ihr telefoniert, vor 9 Jahren. Da bin ich schon damals betrogen worden und das geht dann halt immer durch den Kopf. Dann denkt man, ist jetzt schon wieder ein anderer Mann im Spiel. Bin ich mal wieder betrogen worden. Aber ich habe ja auch geschrieben, hast du einen anderen, dann so ehrlich. Es kommt ja nichts mehr. Die will definitiv mit dir nichts zu tun haben mehr. Nee, die will nichts mehr wissen. Die schmeißt 5 Jahre weg. Und wenn ich dann überlege, was ich alles für diese Frau gemacht habe, ich habe allein einen Kredit aufgenommen von über 8.000 Euro, die ich jetzt 8 Jahre lang zurückbezahle. Von lauter so Sachen. Kredit für was? Lebenszeichen. Ja, für ihr aus der Scheiße zu helfen. Vor mir. Ach so. Und der läuft auf deinen Namen, der Kredit? Der läuft auf meinen Namen, das heißt, das musst du wirklich ausbaden? Richtig, ich muss einiges ausbaden. Ist denn sonst so alles, was man so regeln muss, ist das geregelt? Ich habe auch die Kontovollmacht von ihr gehabt, sie hat die von mir gehabt, das habe ich jetzt mal ein bisschen alles stornieren. Und lauter so Sachen. Also ich kann dir sagen, es ging mir alles ziemlich derb, alles an die Nerven. Also das glaube ich. Da hast du mein volles Mitgefühl. Das ist schäbig und unter aller Sau, auf Deutsch gesagt, so jemanden zu verlassen. Selbst wenn sie dich nicht mehr will und wenn sie dich nicht mehr liebt, muss sie so viel Rückgrat haben, dir gegenüberzutreten und dir zu sagen, aus dem und dem und dem und dem Grund. Genau das ist es, aber das kriegt die nicht hin. Die ist 28 und die hat davon nichts im Kopf. So, jetzt müssen wir die Sachen aber so nehmen, wie sie sind, Daniel. Das auf jeden Fall. Ja, das musst du jetzt machen. Du darfst ja auf keinen Fall jetzt weiter auf die Nerven gehen und die belästigen. Nee, das werde ich auch gar nicht machen. Ich kann dir sagen, damit schalte ich ab, wie gesagt. Du musst jetzt noch mehr gucken. Ja, du musst jetzt, so hart das ist, so schmerzhaft das ist, du hast mein volles Mitgefühl, aber da musst du die Zähne zusammenbeißen und durch. Und deswegen, ich höre mir auch jetzt jeden Tag das Lied an von den Toten Hosen. Ich weiß nicht, ob du auch von denen bist, von Campino. Ja? Steh auf, wenn du am Boden bist. Ja. Das ist mein Lied im Moment, was ich von dem höre. Ja, sowas kann manchmal helfen, nicht schlecht. Und deswegen, also wie gesagt, ich gucke jetzt, wie gesagt, dass ich da aus der Nummer rauskomme. Wie gesagt, ich muss jetzt mal mehr gucken. Wie gesagt, die wollen mich wieder haben in Bayern für die Wintersaison. Ja, vielleicht ist das eine gute Möglichkeit, sich abzulenken. Wieder eine andere Arbeit in einer anderen Umgebung, viel Action. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wie viel Mal hast du sie versucht, oder wie viel Mal hast du sie angesprochen und sie hat nicht reagiert? Oh Gott, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich da geschrieben habe, per Nachricht. Bestimmt über 200 SMS. Ach du lieber Gott, bloß, dann hör bloß bitte auf. Wann hast du die letzte geschrieben? Am 6.10. Ja, okay, gut. Dann bist du ja schon ein bisschen jetzt zur Ruhe gekommen. Du darfst auf keinen Fall mehr irgendwas machen. Ja, damit macht man sich ja nur selbst kaputt. Du machst dich kaputt, du machst dich lächerlich und nachher hast du noch eine Anzeige am Hals wegen Stalkerei oder sowas. Genau deswegen. Also, so hart es ist, du musst es aushalten, du musst nach vorne gucken. Versuch dich abzulenken. Ich werde auf jeden Fall versuchen. Wo wohnst du denn jetzt hier, wenn du keine Wohnung hast? Ich wohne bei meinen Eltern wieder. Ich bin wieder im Saarland zurückgezogen. Ja, ich sag hier, also im Saarland, okay. Genau. Ich finde auch wichtig, Daniel, du hast gesagt, dass du damals ja schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hast. Wenn man so eine schlechte Erfahrung macht, tut das weh, haut einen vom Stuhl und man hat den Glauben in die Frauenwelt verloren. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das habe ich im Moment auch, wenn ich ehrlich bin. Darauf wollte ich hinaus. Das darf nicht passieren. Du hast Pech gehabt. Es gibt solche und solche. Ja. Es gibt genauso Männer, die sind die Schweine. Absolut, also. Genau. Du hast jetzt zweimal Pech gehabt, dass du an so eine Frau gestoßen bist, getroffen bist. Dreimal, okay. Noch zweimal. Wirklich dreimal. Pech. Aber da kannst du nicht... Das ist bei mir so, ich wünsche mir einfach nur eine Frau, die ehrlich ist, die treu ist, die weiß, was sie will. Aber das ist halt schwer, sowas zu finden. Vielleicht hast du auch Fehler gemacht. Klar, und will ich nicht abstreiten, auf jeden Fall. Und das wäre eben das Interessante an so einem Gespräch, dass sie dir das mal richtig hin... Gut, sie hat dir gesagt, du hättest sie überhäuft mit Liebe. Und das war halt zu viel. Da muss ich dazugeben, das ist auch so. Ich bin ein Gefühlsmensch, ich zeige meine Gefühle. Wenn ich liebe, dann richtig. Ja, es ist auch nichts gegen einzuwenden. Aber vielleicht denkst du mal so ein klein bisschen drüber nach. Vielleicht war es wirklich manchmal ein Tick zu viel, dass du die Frau zu sehr eingeengt hast. Damit will ich sie jetzt nicht entschuldigen. Aber vielleicht ist da ein bisschen was dran, was du auch mitnehmen könntest und was du daraus lernen könntest. Ne, also... Auf jeden Fall. Das solltest du auf jeden Fall machen. Daniel, wie gesagt, tut mir leid. Aber jetzt nach vorne schauen, Faust machen, Zähne zusammenbeißen und Pläne machen für die Zukunft. Werde ich auf jeden Fall machen. Viel Glück und alles Gute. Dann sage ich dir auf jeden Fall auch mal vielen Dank für das nette Gespräch. Wünsche dir natürlich für deine Zukunft auf jeden Fall auch alles Gute, Domian. Dankeschön, Daniel. Mach's gut. Tschüss. Alles Gute für dich. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war's für heute in der Technik. Tim Donke. Ein paar Sekunden haben wir noch. Sage ich euch nochmal. Nochmal den Hinweis auf unser Thema am Mittwoch. Ich bin sehr gespannt auf das Thema. Das ist immer interessant, das von euch zu erfahren. Welchen ausgefallenen Fetisch habt ihr, der vielleicht über Lack, Lederfüße, Strumpfhosen, Windeln und sowas hinausgeht, worüber ich natürlich auch gerne sprechen möchte. Wenn ihr euch offenbaren wollt und mir so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen wollt, Dann meldet euch unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch an. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und wir sehen und hören uns wieder morgen. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dann. Tschüss.